Die Handlung des Romans erstreckt sich über 7 Tage. Hauptort ist das Menz, eine legendäre Kneipe im Frankfurter Nordend, die längst der Spitzhacke zum Opfer gefallen ist. Am ersten Abend verkündet ein gewisser Herr Jakob seine Scheidung und verliebt sich sogleich in das Fräulein Czernatzke. Er will sie um jeden Preis flachlegen, wie er dem Ich-Erzähler verrät, als der sich Eckart Henscheid zu erkennen gibt. Der rät Herrn Jakob, seine Annäherungsversuche durch einen Strauß roter Rosen zu bekräftigen. Fräulein Czernatzke erhält die roten Rosen im Büro und regt sich über diesen Rotz auf, wie sie sagt. Schließlich ist sie Mitglied im Frankfurter Weiberrat. Der Roman »Die Vollidioten« wurde von Anfang an als Schlüsselroman gelesen. Hinter dem Fräulein Czernatzke verbirgt sich die Autorin Else-Marie Maletzke. Sie war damals Redakteurin bei der Satirezeitschrift »Pardon«, für die auch Eckart Henscheid geschrieben hat. Und hinter Domingo dürfen wir Wilhelm Genazzino vermuten. Der heutige Büchner-Preisträger Genazzino gehörte damals zur Frankfurter Nordend-Szene. Er begann in dieser Zeit seine Beobachtungen des Frankfurter Alltags aufzuschreiben. Mit Henscheid teilte Domingo Genazzino seine Begeisterung für die Oper. Henscheid, der Autor, nennt manche Figuren in seinem Roman aber auch bei ihrem wirklichen Namen, wie wir gleich von unserem Sprecher Hans Zischler erfahren werden. Er nennt seinen Kreis, der sich an diesem dritten Abend im Menz trifft, eine hochinteressante Gruppierung und er stellt sie weiter vor. An dem einen Tisch saßen nämlich Herr Peter und Frau Johanna Knott, Herr Domingo, daneben Frau Heidi Knott und ihr Freund Ahmed Taheri, ein Mann, der während der Gott sei Dank nachlassenden Studentenunruhen 1968 eine gewisse führende Rolle gespielt, heutzutage sich aber ganz auf Kartenkunststücke und Frau Heidi zurückgezogen hat. Und wie viel erfüllter ist jetzt sein Leben? Dazu noch das Ehepaar Ulla und Leberecht Hühnlich und zuletzt Fräulein Majewski sowie neben ihr ein älterer, aber äußerst schnittiger Herr, den ich noch nicht kannte. Am gegenüberliegenden Tische dagegen waren an der Längsseite Herr Klosen und Hajo der Ballspieler postiert, an der Breitseite aber Herr Jakob und das war nun eine echte Sensation, eine schöne junge Dame in rotem Pullover, gegen welchen Herr Jakob sehr eindrucksvoll seinen Kopf und Rumpf stützte. Auch diese Dame hatte ich noch nie gesehen. Weil Fräulein Majewski mir sofort und einladend »Hallo« entgegenrief, war ich irgendwie gezwungen, am ersten Tisch Platz zu nehmen, obwohl ich den anderen intuitiv interessanter und informativer fand. So suchte ich mir also eine Position, von der aus ich beide Schauplätze gut überwachen konnte. Herr Peter Knott, ein rüstiger, festlicher, mit einem verwegenen Bart ausgestatteter und vom Urlaub braun gebrannter Mann, gab gerade Reiseerlebnisse aus Ibiza zum Besten und war dabei nachdrücklich um einen besonders überlegenen mediterranen Eindruck bemüht. Seine Frau Johanna Knott lächelte glücklich über die kessen Formulierungen und die gesunde Gesichtsfarbe ihres Gatten und Herr Leberecht Hühnlich sog nachdenklich an seiner Pfeife. Herr Domingo hatte sich wohl auch schon einmal auf Ibiza aufgehalten, denn er ergänzte Herrn Knotts wuchtig vorgetragene Inseltheorien, in welchen immer wieder die Worte »Trip«, »Abschlaffen« und »Ausflippen« auftauchten, gelegentlich mit besonnenen Bemerkungen wie »Ja, ja, man muss einfach dort gewesen sein, um das zu begreifen« und stöhnte dann gleichsam unter der Last seiner tiefen Einblicke. Herr Taheri, der einstige Rebell, hatte, wie ich erkannte, seine Hand auf den Schenkel von Frau Heidi Knott gelegt, die entweder darüber oder über Herrn Knotts Ausführungen fasziniert vor sich hin lächelte. Gleichfalls verzaubert lächelte Frau Ulla Hühnlich, ja praktisch lächelte ununterbrochen der ganze Tisch. Unangenehm berührte mich, dass zwei Personen an diesem Tisch, Fräulein Majewski und der schnittige Herr, sich um die allgemeinen Ibiza-Theorien nicht oder kaum kümmerten, sondern unabhängig davon fröhlich und lachend und unverkennbar erotisch gefärbt aufeinander einscherzten, diese Majewski. Was war denn das schon wieder? Was wollte sie mit dem Alten da und seinem verräterisch sieghaften Blick? Gehörte diese Frau denn nicht Herrn Johansen? Hatte dieser vielleicht heute Fräulein Czernatzke die Ehre gegeben? Nun, dann wäre ja immerhin ich als Nächstplatzierter am Zuge und nicht dieser Alte da mit seinen sicherlich 45 Jahren. Der sollte doch zu seiner Altersgruppe gehen und nicht zur blühenden Jugend. Während ich mir Herrn Knotts Redensarten anhörte und dabei Fräulein Majewski und den Alten scharf unter Kontrolle behielt, streifte mein Blick gleichzeitig den weniger dicht, aber dafür umso spektakulärer besetzten Nachbartisch. Ein fesselndes Bild. Die beiden sich gegenübersitzenden Haudegen Klosen und Hajo hatten die Köpfe fast hautnah aneinander gerückt und erzählten sich, soviel ich mitbekam und wie das in regelmäßigen Abständen donnernd einsetzende Lachen verriet, schmutzige Witze. Dazwischen saßen wortlos und hingegossen die Dame in Rot und, immer den Kopf gleichsam verzehrend gegen ihre Brust gestützt, Herr Peter Jakob. Ein wundersamer Anblick, aber auch ein zutiefst unverständlicher. Wo hatte er nun plötzlich in Windeseile diese Rote hergezaubert? Hatte er nicht am Nachmittag andererseits Fräulein Scharnatzke 19 rote Rosen überreichen lassen? Ja, fürchtete dieser Mann denn nicht auch, dass das am Nachbartisch sitzende Fräulein Majewski die Sache mit der roten Dame wiederum Fräulein Scharnatzke übermitteln würde, so dass Herrn Jakobs Aussichten, sie flachzulegen, endgültig auf den Nullpunkt sinken würden? Und schließlich hatte mir doch Herr Jakob eine Frage stellen wollen, und ich war auch direkt begierig auf sie. Doch wie sollte ich diesen Mann nach seiner Frage fragen, wenn er doch seinen Kopf ununterbrochen so verbissen gegen die Brust der Roten drückte? Übrigens erkannte ich auf seinem Bierdeckel auch schon eine, gemessen an Herrn Jakobs allenfalls einstündigem Aufenthalt, beträchtliche Menge Kreuzchen, welche in diesem Lokal Schnaps bedeuten, während ein Bier mit einem Strich vermerkt wird. Wieder Fragen über Fragen. Ich fragte nun Herrn Domingo leise, wer denn der schnittige alte Herr bei Fräulein Majewski sei. »Das sei Herr Hilmar Hoffmann, der neue Kulturverantwortliche unserer Stadt«, antwortete Herr Domingo. Fräulein Majewski kicherte gerade wieder hell auf ihn ein, schrecklich. »Dieser Hoffmann sei auch der frühere Leiter der Filmfestspiele Oberhausen«, wusste Herr Domingo, während Herr Knott gerade wieder über einen weiteren Trip berichtete, den er wohl im Mittelmeer unternommen hatte. »Wenn das ein so wichtiger Herr sei«, fragte ich Herrn Domingo flüsternd, »warum komme er dann ausgerechnet in diese blöde Kneipe?« »Hier«, antwortete Herr Domingo ernst und zupfte in seinem goldgelben Schnurrbart, »hier trifft sich die Elite der Nation.« »Nein, nein«, schrie nun geradezu Fräulein Majewski, so dass sich alle Augen nach ihr wandten. »Hatte diese verdammte Elite der Nation ihr etwas besonders Kurzweiliges aus dem Kulturleben erzählt, oder hatte er sie einfach gekniffen?« Ich muss wohl sehr böse dreingesehen haben, denn Fräulein Majewski befahl mir sogleich mit hingebendem Schmelz in den Augen und in der Stimme, »Ach, Süßer, setz dich doch mal zu mir, komm doch mal.« Ach, Gram wegen meines Engagements in Sachen Fräulein Scharnatzke war mir Fräulein Majewski also doch nicht. Das war wichtig. Trotzdem, mich zu ihr setzen, das durfte ich nun zweifellos nicht. Ich machte also eine schmerzlich abwehrende Handbewegung, die gleichzeitig und auf eine raffinierte Weise Liebe und Verzicht ausdrücken sollte, und wandte mich fast lässig Frau Knott zu, um sie gleichsam besorgt zu fragen, was sie von den neuen Entwicklungen der liebe Herrn Jakobs, der noch immer seine Stellung an der Brust der Roten hielt, denke. Bedenklich wiegte Frau Knott den strohblonden Kopf. Nein, sie verstehe es auch nicht. Und während wir beide hinüberlugten, fuhr Herrn Jakobs Kopf plötzlich von der Brust der Roten hoch und richtete sich starr gegen ihr Antlitz. Gleichzeitig bewegten sich ganz kurz die Lippen. Es kann sich dabei nur um ein Wort, meiner Meinung nach um das Wort »was«, gehandelt haben. Die Dame in Rot sagte daraufhin ein paar wahrscheinlich beruhigende kleine Sätze, denn gleich darauf fiel Herrn Jakobs Kopf wieder auf die Brust herunter. Herr Knott hatte jetzt anscheinend seine Mittelmeererfahrungen restlos geoffenbart, denn plötzlich fragte er den schnittigen Herrn Hoffmann, wie er sich denn in unserer Stadt fühle. Nun hatte Herr Hoffmann durch diese an ihn gerichtete Frage zweifellos Macht über den ganzen Tisch gewonnen, und er erklärte angelächelt von allen und leider besonders heftig von Fräulein Majewski, dass hier alles zu revolutionieren sei, das Theater, das Galeriewesen und vor allem das Kino. Nun reichte es mir aber. Zuerst Fräulein Majewski betören und dann die Revolution ausrufen. Tief angewidert stand ich auf und setzte mich an den anderen Tisch zu Herrn Klosen und Herrn Hajo, welcher gerade unter Klosens schepperndem Gelächter einen sexuellen Witz über einen Papagei zu Ende führte. Hör mal, schwallte Herr Kloß mir nun ins Gesicht und hielt gleichzeitig sein leeres Bierglas dem vorbeischweifenden Ober hin. Hör mal, das mit dem Geld machen wir jetzt ganz anders. Hajo, der Ballspieler, habe die angekündigten 8,50 Mark nicht bei sich, aber das bedeutet gar nichts, weil Hajo morgen alte Bettwäsche und eine Leiter verkauft und wir seien jetzt also nach wie vor auf 88,50 Mark und damit sei ja dann vorerst alles wieder klar. Hajo, der Ballspieler, bestätigte Kloßens Aussage und begann dann mit einem neuen Witz. Vom anderen Tisch klang Herrn Hoffmann mächtige Stimme und in gewissen Abständen Fräulein Majewskis Lachen herüber, das mir gerade heute in seiner Herzigkeit sehr unangenehm, ja verräterisch erschien. Der Kellner brachte Herrn Kloßen ein großes Bier und malte den 7. Strich auf den Bierdeckel. Herr Kloßen hob mit einer halbkreisförmigen und geradezu schwungvollen Armbewegung das Glas an seinen Mund, schloss beide Augen und nahm einen erstaunlichen Schluck Bier in sich auf. Dahinter ruhte Herr Jakob nach wie vor an der roten Brust. Wer war diese Dame in Rot? Zweifellos eine ansehnliche Frau. Warum hatte sie Herr Jakob nicht früher mitgebracht und vorgezeigt und vielleicht sogar einem von uns abgegeben? Hatte Herr Jakob von der Suche nach Mizzi Witlatschil ermüdet, diese Frau in kürzester Zeit nach hierher beordert, um aller Welt seine erotische Unabhängigkeit und Überlegenheit gegenüber Fräulein Scharnatzke zu beweisen? Nun, das wäre natürlich schlimm und einfältig genug. Meiner Meinung nach wäre es strategisch richtig gewesen, die Czernatzke-Leidenschaft stur und hemmungslos weiter durchzuziehen, andere Frauen zwar mitzubringen, aber demonstrativ angewidert von ihnen ab und sie uns zu überlassen. So nach dem Motto, da habt ihr den Rotz, ich stehe nur auf der Czernatzke. Weil Herr Kloßen über Hajos Witz dröhnte, lachte ich anstandshalber auch ein wenig mit. Vom anderen Tisch war aus dem Mund Herrn Hoffmanns mehrfach das Wort »kommunales Filmtheater« zu hören und einmal auch »Provinzialismus«, ein Wort, das gleich darauf von Herrn Knott in »provinzielle Strukturen« erweitert wurde. Außerdem sagte Herr Knott flott etwas über den jetzigen Kulturschamott. Herr Hoffmann wiederum forderte nun einen intensiven Ausstellungsrhythmus innerhalb der Kunstszene und beklagte die Überfälligkeit einer groß angelegten Kunstdidaktik an den Schulen. Darauf nickte Herr Knott ernst mit dem Kopf und Fräulein Majewski sagte etwas Emsiges, von dem ich leider nur das Wort Bildungsbürgertum verstand. Doch da begann an meinem Tisch wieder etwas höchst Eindrucksvolles. Herr Jakob hob erneut den Kopf von der Brust der Roten, führte nun seine Wange an die ihre und umfing sie mit beiden Armen und sah gerade so aus wie die berühmt-berüchtigte Plastik von Rodin. Dann schraubte sich das Paar sogar ein wenig höher, ja gleichsam von den Sitzen weg, etwa 15 Zentimeter hoch, ein fast erhabener Augenblick, und fiel dann, während Herr Kloßen gerade ungerührt seinen Witz über ein Vertreter-Ehepaar beendete, ermattet wieder herunter und auseinander. Nun erhob sich Herr Jakob langsam und schritt vom Tisch weg auf die Toilette. Das war der Augenblick der Fragestellung. Als Herr Jakob, dem Herr Hajo in der Zwischenzeit flugs eine Zigarette gestohlen hatte, zurückkehrte, zupfte ich ihn am Ärmel und zog ihn sanft auf den Stuhl neben mir, was mit der Frage sei. »Welche Frage?« fragte Herr Jakob betäubt und düster zurück. »Nun«, sagte ich, »natürlich die Frage bzw. die Antwort, um die er, Jakob, mich heute Nachmittag gebeten habe.« Jakob sah mich lange und nachdenklich, ja sogar schmerzlich an, oder genauer, er sah haarscharf an mir vorbei, dann sagte er langsam, »Nein, ich habe keine Frage.« Ein wenig verlegen fragte ich nach, ob ich ihm sonst wie helfen könne, wieder ein langes, bohrendes, leidendes Nachdenken. »Nein«, sagte Herr Jakob, »es ist gut.« »Dann sei es ja gut«, sagte ich. »Ja«, sagte Herr Jakob, stand auf, setzte sich wieder und diesmal manierlich neben die Rote, starrte auf die Tischplatte und rief plötzlich, »Herr Menz, einen Korn, Herr Menz!« In diesem Augenblick brach am anderen Tisch alles auf. Ich vernahm, man wolle noch in irgendeine Diskothek gehen, wo sogar Negermusik zu hören sei. Auch Fräulein Majewski war natürlich mit von der Partie und zurückblieb von diesem Haufen nur der würdige Herr Domingo. Auf seinen Wink hin begaben wir beide uns jetzt ein wenig an die Theke, während die Gruppe Kloßen Hajo und Jakob Dame in Rot weiter an ihrem Tisch verharrte. Herr Domingo äußerte eine gewisse Enttäuschung, dass leider Herr Pettler nicht anwesend sei, den man jetzt ein wenig anstänkern könnte. Herr Pettler ist Mittelschullehrer, steter Gast bei Krenz und fungiert dort als eine Art Hausfaschist. Und wir sind alle froh um ihn, weil niemand anderer seine Dummheit so voll austrägt und er nichts, aber auch gar nichts zurückhält. Die Theke war schon fast leer, nur ein alter Mann nippte abwechselnd an seinem Bier und warf vor sich hin brummelnd Groschen in den Geldautomaten. Fräulein Czarnatzke lag jetzt sicher in Herrn Ulfs Armen, auch Herr Jakob war ja irgendwie gut aufgehoben. Aber Fräulein Majewski? Und erst recht ich? Nun, ich hatte ja Herrn Domingo. Dieser erzählte mir nun, dass Herr Hilmar Hoffmann auf Empfehlung von Herrn Gerd Winkler in den Krenz gekommen sei, um dort aufgeweckte junge Intellektuelle zur Solidarisierung mit seinen progressiven kulturellen Vorhaben zu gewinnen. Da kam gerade so ein aufgeweckter junger Intellektueller zur Tür herein, nämlich Herr Rösselmann, der sich anscheinend endlich gegenüber jener Barbara ausgesungen hatte. Er gesellte sich sofort zu uns an die Theke, warf nach rückwärts Ausschau halten einen interessierten Blick auf Herrn Jakob und die rote Dame und fragte mich, wer denn das sei. Ich sagte, ich wisse es auch nicht, und erzählte Herrn Rösselmann und Herrn Domingo leise den ganzen Verlauf des Abends, vor allem aber, dass Herr Jakob seine Frage vergessen habe. Während Herrn Rösselmanns Äuglein lebhaft hinter der Hornbrille funkelten und er wiederholt den Kopf zurück nach dem eindrucksvollen Paar drehte, seufzte Herr Domingo nur gleichsam hoffnungslos, oh Gott, oh Gott. Nun ja, zu diesem Seufzer bestand gleich darauf noch ein Anlass. Herr Klosen und Herr Hajo hatten das Witzeerzählen abgeschlossen. Herr Hajo war bald darauf verschwunden und Herr Klosen hatte sich deshalb gleichsam solidarisch neben uns an die Theke gesellt, um dem Tagesabschluss noch eine irgendwie sinnvolle Form zu geben. Die Form wurde aber dann doch nicht so schön, denn Klosen überreichte dem Wirt, dem alten Menz, seinen vollgestrichelten Bierdeckel und erklärte schwer qualmend, er solle diesen bis morgen aufheben, da kommt das Geld vom Finanzamt und dann machen wir alles klar. Und der Herr Menz solle gleich noch einen neuen Strich darauf machen für ein weiteres Bier. Daraufhin brüllte der erhitzte Herr Menz spontan auf Herrn Klosen ein, das sei eine Sauerei. Es sei schon ein Deckel über 9,80 Mark da. Zwei Deckel habe es aber in seiner ganzen Wirtslaufbahn noch nicht gegeben. Außerdem bestehe bei ihm, Klosen, nicht die moralische und finanzielle Kreditwürdigkeit anderer, zum Teil langjähriger Gäste, und das Ganze sei jedenfalls eine Sauerei. Weil aber Herr Menz gleichsam automatisch Biere nachschenkt, stellt er wohl aus Versehen nun doch ein neues Glas vor Herrn Klosen, das dieser sofort und zügig antrank und dazu beschwichtigend auf Herrn Menz einqualte, dass jetzt bald alles in seine Ordnung komme. Herr Domingo fragte nun zart, aber mit bösartiger Wissbegierde Herrn Klosen, warum er eigentlich nie Geld habe. Herr Klosen setzte eben an, etwas über seine tragische Enterbung zu erzählen, da ertönte plötzlich laut Herrn Jakobs Stimme von hinten, »Herr Menz, ein Taxi, Herr Menz!« Gleichzeitig stand Herr Jakob auf und trat, gefolgt von der anscheinend völlig ergebenen roten Dame, an die Theke, stellte sich hinter unsere Gruppe und starrte in den Fußboden. Hinter Herrn Jakob bezog die rote Stellung und starrte ihrerseits schräg zur Seite. Herr Rösselmann beäugte vergnügt und mit einer gewissen Frechheit diese ganze merkwürdige Gruppe. Auf einmal griff sich Herr Jakob mit stummer Gebärde an die Stirn und ließ auch gleich seine Hand dort ruhen. Kummer? Betrunkenheit? Unlogik der auf Herrn Jakob einstürzenden Vorgänge? Ich persönlich glaube, dass Herr Jakob einfach und grob betrunken war und in einem letzten Aufbäumen des Gehirnapparats dafür die ganze Mitwelt, ja sogar vielleicht die angespannte Lage im Nahen Osten verantwortlich machte. Das ist natürlich ein Unsinn, denn Herr Jakob wäre sicher auch so, ohne die Weltlage, betrunken. Doch da rief schon Herr Menz nach einem Pochen an seiner Eingangstür, »Taxi ist da!« Herr Jakob zahlte nun seine Zeche sowie den Taxianruf, wobei mehrere Münzen zu Boden fielen, nachdem sich Herr Domingo kameradschaftlich bückte, was Herr Jakob mit einem »Ach, was!« kommentierte. Herr Domingo warf die gefundenen Münzen in Herrn Jakobs Manteltasche und sagte dabei dreimal »So!« Ich bin fast sicher, dass Herr Domingo alle Münzen hineinwarf, obwohl dieser Herr sonst in Warenhäusern systematisch, ja unter einem gewissen psychischen Druck, Zigaretten und Käse stiehlt. Eben als Herr Jakob und seine rote Frau zur Tür hinausglitten, ereignete sich noch etwas Unerwartetes, denn im gleichen Augenblick purzelte Fräulein Majewski wieder zur Tür herein. Ihr leuchtendes Auge und der erste Satz, oh, ihr Lieben, dass ich euch noch treffe, vermochten Fräulein Majewskis Angetrunkenheit nicht ganz zu verbergen. Im Gegenteil, diese wurde immer offenkundiger, als sie zuerst aufgrund irgendeiner Gleichgewichtsstörung gegen den jetzt erregt gähnenden Herrn Rösselmann polterte. Von dort taumelte Fräulein Majewski gegen die Breitseite von Herrn Domingo und schließlich blieb sie zwischen diesen und mir an der Theke hängen. Ich nützte sofort und entschlossen die Situation, Fräulein Majewski noch ein wenig zu umgarnen und zu umfassen, was ihr offenbar sogar gefiel, und sie erzählte aufgeregt, dass die ganze beknackte Blase noch in dem Negerlokal sei, indessen habe es sie hierher zurückgedrängt, weil sie sich hier letzten Endes daheim fühle. Bei diesen Worten umfasste ich Fräulein Majewski noch fester und herzlicher, konnte aber dann immerhin die gleichsam schmollende Frage nicht unterdrücken, was sie den ganzen Abend mit dem kulturverantwortlichen Hoffmann vorgehabt habe. Sie habe ihn ja geradezu umworben. »Was?« rief Fräulein Majewski laut, aber gerade noch anmutig und prustete sogar vor Lachen los. »Nun ja«, fuhr ich recht eingeschüchtert fort, »meiner Meinung nach habe sie, Fräulein Majewski, diesen alten Herrn gar zu liebreich angeschaut. Es gehe mich ja zwar nichts an, aber unsere alten Herren dürfe man nicht unnötig und aus reiner Freude.« »Weißt du, du spinnst total«, lachte mich Fräulein Majewski erneut aus und erklärte nun, meine Beobachtungen seien völlig falsch. Vielmehr habe sie in den Hoffmann gewisse Hoffnungen im Zuge der sozialistischen Frauenbewegung auf lokaler Ebene gesetzt. Und nach einer längeren Periode, die ich nicht ganz verstand, kicherte Fräulein Majewski plötzlich vergnügt: »Weißt du, der Menschenziele sind so ungemein ungereimt«, und hielt dem alten Herrn Menz auffordernd ihr Biergläschen hin. Was bedeutete dieser letzte Satz? Doch noch bevor ich es zu erraten vermocht hätte, hatte Fräulein Majewski schon wieder was Neues und noch Geheimnisvolleres gesagt. »Weißt du, wir sollten endlich diese Animositäten ausräumen, das wird sonst ein ganz ungesunder Brei und überlappt sich gegenseitig bei dieser elend komplizierten Psychostruktur, ja?« Und dann wandte sie sich auf einmal Herrn Domingo zu, trällete: »Sag mal, was machst du eigentlich die ganze Zeit?« und boxte ihm freundschaftlich in die Kniekehle, worauf Herr Domingo, vielleicht sogar sexuell berührt, leicht aufjapste. »Animositäten ausräumen? Die elend komplizierte Psychostruktur entlassen? Was meinte Fräulein Majewski nur? Als sie vorgestern aus Vernazza zurückkam, redete sie doch so, dass auch ich es verstand. Und während ich so allerlei überlegte, muss Herr Klosen 3 Schritte weiter links erneut einen Fehler gemacht, nämlich ein erneutes Bier und einen erneuten Strich auf seinen Deckel begehrt haben. Und das brachte nun den alten Herrn Menz in eine schon ganz tolle Wut. Er schrie schrankenlos auf den tapferen Klosen ein und verlangte, dass wir nun alle, ein typischer Bruch in der Logik von Gastwirten, heimgehen sollten. Die Polizei laure ohnedies draußen vor der Tür. Von Borchert«, warf ruhig Herr Domingo ein, eine feine Anspielung, die nun der alte Herr Menz schon überhaupt nicht einsah und wohl als persönliche Beleidigung auffasste, so dass er in eine noch ärgere Wut geriet und auf einmal unsere ganze Bande von Streunern und Apo beschimpfte, so dass es schon ganz gehaltlos war. Ja, der alte Herr Menz zeterte sogar hektisch: »Uns allen fehle es an Herzenstakt und Mutterbildung«, und in blindem Feuer schüttet er nach diesem Satz einen grünen Schnaps in sich hinein. Das war zu viel. Als die Klügeren zogen wir es besonnen vor, zu schweigen, zu zahlen und voller Verachtung das Lokal zu verlassen. Auch Herr Klosen spürte nun wohl irgendwie, dass wir gegenüber dem alten Menz aufgrund von dessen unfeinem Auftritt eine gewisse psychologische und moralische Überlegenheit gewonnen hatten, und er murrte deshalb feindselig, wir sollten jetzt alle in die Jahnstube gehen, da sei es ohnehin viel schöner. Daraufhin sprach Herr Menz Herrn Klosen überraschend ein Lokalverbot auf Lebenszeit aus, was Herr Klosen mit wegwerfenden Handbewegungen und gurgelnden Lauten quittierte. Unter unablässigen und hitzigen Beschimpfungen und Drohungen des alten Herrn Menz trotteten wir nun aus der Gaststube und berieten draußen kurz, ob ein vorübergehender Boykott dieses Lokals angemessen sei. Fräulein Majewski sprach sich fast unnatürlich leidenschaftlich dafür aus, indessen Herr Domingo schwer seufzend meinte, einen solchen Boykott würden wir charakterlich nicht durchstehen. Dazu sei die Bindung schon zu stark, eine Meinung, der wir uns endlich alle und lachend anschlossen. Hans Zischler las im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch, Die vierte von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckart Henscheid. Textauswahl Ruthard Stäblein. Der Roman ist bei Schöffling erschienen und kostet 19,95 €.